das, ja? Dann ja. Machen wir Ginter 1, 2, 3 und dann probieren wir so. Jetzt geht's, ja. Ja, also ich habe schon gesagt, man kann nicht das Jahr 38 als einen Einschnitt nehmen. Plötzlich war das da, plötzlich ist das alles gekommen. Das war nicht so. Das geht natürlich weit zurück, aber zumindest bis 1934, wo ja auch in diesem Bezirk sich allerhand getan hat, wo damals die Dollfuss-Regierung und der Fürst Ernst Rüdiger von Starhemberg mit seiner Heimwehr rübergeschossen hat auf den Karl-Marx-Hof unten, ja, wo die Sozialdemokratie verboten wurde und wo praktisch die Hälfte der Bevölkerung gegen diesen Staat eingestellt war. Das muss man sehen. Ja? Und bitte, der Fürst Starhemberg hat dann ein schlechtes Ende genommen. Ich habe ihn fotografiert und er ist dabei tot umgefallen, aber das war erst viel später. Das war erst 1959. Aber da kam es zu dieser Teilung im Volk, in der Bevölkerung, und es kam dazu die schreckliche Arbeitslosigkeit, ja, die schreckliche Enttäuschung über alles und ein so österreichisch gemildertes faschistisches Gewaltregime. Und da war eigentlich die Widerstandskraft gegen das Kommen der Nazis nicht sehr stark. Es gab 600.000 illegale Mitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die gab es, die waren da, ja, und die haben auch kein Hehl von ihrer Existenz gemacht. Es gab sicher viel mehr Sozialdemokraten, viel mehr Christlichsoziale, ja, aber die waren sehr straff organisiert und haben also gezeigt, was sie können. Und es kam dazu die ganze außenpolitische Situation, die sich gerichtet hat, sozusagen auf Isolierung von Russland, von damals Sowjetrussland, ja, die sehr stark, also wo immer wieder auch in England, in Frankreich Kräfte waren, die gesagt haben, na lieber mit Hitler gegen Russland, lassen wir den dort, die sollen sich die Schädel einschlagen, sozusagen auf schöne Methode, ja, und dann haben wir wieder Ruhe. Und so hat man gegen Hitler nichts unternommen, und als dann Hitler in Österreich einmarschiert ist, hat gefehlt, glaube ich, der eine völkerrechtliche Schuss, der hätte niemanden treffen müssen, aber der eine völkerrechtliche Schuss, der eine Gegenwehr bedeutet hätte, ein Nicht-Einverständnis mit dieser Annexion Österreichs durch Deutschland und durch Hitler-Deutschland, wo man immer Unterschiede machen muss. Und das hat dann dazu geführt, dass hier große Jubel ausgebrochen ist und man die, die nicht gejubelt hat, gar nicht gehört und gesehen hat. Und dann konnten die eigentlich machen, was sie wollten. Sie haben die Leute also sofort relegiert, ja, weiß ich auch hier, der Direktor der Schule wurde sofort relegiert, ja, der Robert Goll, der mein Klassenvorstand, Professor Dr. Ruby, wurde sofort relegiert. Das waren halt keine Nazis. Und weiß ich, ein Professor Gattringer, der Latein und Griechisch unterrichten sollte und das aber selber wirklich nicht gekannt hat, er hat es nur mit dem Schmierer gekannt, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, den Schmierer, ja, der kam dann in SS-Uniform auf einmal in die Schule und war der große Herr. Und kam auch hier in dieser Schule natürlich, wir wussten, es war ja lange bekannt, wer ist ein Jude, wer ist ein Roter, wer ist ein Christlichsozialer und wer ist ein Nazi. Das war bekannt. Wir waren unerhört politisiert. Ja? Wir waren so in der Klasse eigentlich recht gut so miteinander, das ging alles, ja? Aber jeder wusste von jedem, was er ist. Ja? Und eine lustige Sache, ich war in einer Pfadfinderverein, in einer Pfadfindergruppe, ja, die hatte in der Sterngassen im ersten Bezirk ihr Heim. Und in dieser Pfadfindergruppe waren drei Gruppen. Die eine war von sozialistischen Mittelschülern geführt, die andere war geführt von Hitlerjugendleuten und die dritte von Kommunisten. Ja? Und alle drei in einem Heim. Ja? Alle drei hatten auch, wenn sie wollen, ihre Devotionalien dort. Ja? Jeder wusste von jedem, keiner hat den anderen verraten. Das war also bis zum 13. März, bis zum März 1938. Da hat sich alles geändert. Ja? Schule gab es nicht mehr. Ja, da war mal ausgesetzte Schule. Also dann kam dann diese Segregation. Ja, das war also, ich jetzt gerade gehört am 19. April, ich muss ehrlich sagen, ich wusste das nicht mehr. Und wir wurden ausgeschult in die Wasergasse. Ja, ich habe damals festgestellt, ich wäre entweder davon müssen oder ich wäre sonst irgendwie umkommen. Aber ich werde wahrscheinlich schauen müssen, dass ich aus dem Land komme. Und habe mir gedacht, also ehrlich gesagt, es ist besser, ich kann mit einem Hammer und einer Zange umgehen und mit einem Glausschneider als mit Latein und Griechisch Büchern. Und wenn ich weiterleben will und bin halt raus und bin ja Glasereilehre gegangen und Glasschleifereilehre gegangen. Das war dann wieder am 10. November zu Ende und ich bin dann zu Weihnachten 38 emigriert nach England mit einem Kindertransport, den die Frau Cadbury und die Frau Roundtree, allen Naschkatzen bekannte Namen, beide Familien sind alte Quäkerfamilien gewesen. Das ist eine christliche Sekte, die sehr viel Gutes tut und getan hat. Und sonst aber ein eher lustloses Leben eigentlich führen. Ja? Und sie feiern wenig, sie tanzen nicht, sie lachen nicht. Also es ist nicht sehr lustig, Quäker zu sein anscheinend. Aber immerhin, die haben einen Zug organisiert von nicht glaubensjüdischen, rassisch-jüdischen Kindern. Und da sind wir dann außer Landes gefahren, am 18. oder 19. Dezember. Und sind dann in England angekommen und da ging es weiter. Dann irgendwann bin ich zu einer Familie dort gekommen. Ich muss sagen, hätten die Engländer die Einwanderungsgesetze gehabt, die wir jetzt haben, wäre ich wahrscheinlich da umgebracht worden. Die haben es damals nicht gehabt, die waren etwas freundlicher. Wir waren zwar die Bloody Aliens, wie es so schön heißt, aber immerhin, wir wurden gerettet und nicht zurückgeschickt, wie es die Schweizer gemacht haben. Und wir sind dann, also dort habe ich dann gearbeitet, Tischler und Leichenbestatter, Leichenbestatter ist empfehlenswert, es gibt keine Reklamationen. Und dann kam der Tag, wo man mich interniert hat und dann irrtümlicherweise statt auf die Isle of Man nach Australien deportiert hat. Bin also in Australien angekommen, wie sich's gehört, also wie die ersten Weißen, die dorthin gekommen sind, nämlich auf ein Gefangenenschiff. Aber dort sind sie dann auch drauf gekommen, wer wir waren, dass da die Engländer sich geirrt haben oder ihnen einen Bären aufgebunden haben. Und ich konnte dann für die australische Armee mich freiwillig melden. Und dort war ich dann bis Kriegsende, also japanischer Kriegsende, also pazifischer Raum. Und bin dann wieder zurück nach England und dann her. Warum wieder zurück? Warum zurück? Ich hatte keine Eltern hier mehr, die wurden 1942 deportiert und Dresdenstadt, dann sind sie gestorben. Ich hatte eigentlich keine Grundherzogung, das war eigentlich der Grund. Erstens einmal würde ich sagen, ich glaube nicht, dass ich woanders wirklich leben kann als in Wien. Und zweitens einmal, es waren politische Gründe. Ich habe mir gedacht, also man muss doch da mithelfen. Hier nach diesen schauerlichen Jahren von 34 an bis 45. Die Demokratie wieder aufzubauen. Die Begeisterung beim Empfang hat sich überall auf allen Seiten in Grenzen gehalten, aber immerhin. Ich wollte ja noch eine Kleinigkeit wollte ich noch erzählen, was ja mit der Schule zu tun hat. Erstens einmal, es gab hier wundervolle Professoren, die wirklich gegen die Nazis waren. Ja. Das offen zur Schau getragen haben, auch wie es schon klar war, dass das nicht ungefährlich ist und dass es ihren Posten kosten wird. Das hat sie auch ihren Posten gekostet. Ja, es gab hier auch andere, die nicht, da gibt es die Bezeichnung eines Tiers dafür, die aber Beleidigung für das Tier ist. Und es gab auch Schüler aller Arten hier. Eigentlich erinnere ich mich sehr gern zurück an die Schule. Nur hatten wir einen Mitschüler, der längere Zeit brauchte, mehr als 6 Jahre brauchte, um zur 6. zu kommen. glaube, er hat bis dahin 8 oder 9 Jahre schon gebraucht gehabt. Er war an die 20 und der kam dann in SA-Uniform zusammen mit dem Elektriker, der uns die Kabel verlegt hatte, in unsere Wohnung in der Gebhardtgasse unten da bei der Hohenwarte und hat uns ausgehaut. Innerhalb von einer Stunde mussten wir die Wohnung verlassen, wurscht wohin. Mein Vater haben es weggenommen, weggeführt, ist dann aber, er war schon ziemlich alt, wieder gekommen und das war dann das Ende. Ja, in kurzen Worten. Eins müsste man noch ein bisschen schildern. Man kann sich das kaum vorstellen, wie das war damals. Ja, wirklich diese Zeit, diese letzten Tage vor dem Anschluss. Ja. Da hat man natürlich nichts mehr in der Schule gelernt, ja, und da ist man nur mehr demonstrieren gegangen. Die einen schon ziemlich offen als HJler, ja, also in Lederhose mit so einem breiten Gürtel und weiße Socken, ja, so weiße Schnürstrümpf, Stutzen, ja, und die anderen halt wieder anders ein bisschen angezogen, ja, und man ist in der Straße, man ist rund um die Ringstraße gefahren, hat sich gegenseitig geschlagen und gehaut, ja, und hat gegeneinander geschrien und weiß ich was alles, ja. Es war ja damals die Volksabstimmung von der Regierung ausgegeben worden, eine Abstimmung, wo man mit Ja oder Nein für Österreich stimmt, ja. Und um das ging das damals, und Hitler ist aber noch dieser Volksabstimmung zuvor gekommen, die wahrscheinlich für ihn nicht positiv ausgegangen wäre. Ich würde sagen, die wäre für ihn sogar sehr negativ ausgegangen. Ich nehme an, er wäre nicht über 1,5 Millionen Stimmen gekommen und also ungefähr das Doppelte der Mitgliedschaft der NSDAP damals. Und er hat geschwind dazu geschaut, dass er hereinkommt. Wir haben alle gehofft, weiß ich, der Mussolini ist damals Italien oder gar die Engländer und die Franzosen würden eingreifen. Sie haben alle nicht eingegriffen, sie sind alle gesessen, haben zugeschaut. Ja. Und die Stimmung in der Schulklasse zum Beispiel, das war eben auch natürlich dann, ja, wenn man vorher miteinander ganz gut ausgekommen ist, war es dann eine schreckliche Stimmung, eine Rauferei, also in den letzten Tagen vor dem Einmarsch. Das war, da haben wir schon gekauft und da hat es alles Mögliche gegeben. Ja, man hat sich nicht mehr angeschaut. Unterricht hat es eh kaum mehr gegeben. Und naja, so ist das eingegangen. Ne? Wie ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich dann wieder angefangen. Und nachdem ich keinen wirklichen Beruf erlernt habe, bin ich halt Journalist geworden. Und das bin ich bis heute geblieben und bin im Augenblick der älteste noch voll Ausübende in Österreich und einer der ältesten in Europa. In der noch voll arbeitet. Ja, ja. Genau. Ja, die einzelnen Schicksale der damaligen Schüler, die von diesem Gymnasium entfernt wurden im April 1938, unterscheiden sich natürlich nur in Nuancen voneinander. Sind alle praktisch am gleichen Tag von der Schule expediert worden. Ich möchte nur vielleicht eines noch ein bisschen, gerade mit einem kurzen Satz noch dazu hineinnehmen. Es hat auch vor 38, es hat schon in den 30er Jahren einen latenten Antisemitismus gegeben, in ganz Österreich und auch in dieser Schule. Und es hat eigentlich sehr wenig Kontakte gegeben zwischen sogenannten Arischen und Nicht-Arischen. Man hat sich in der Klasse getroffen und man ist wieder auseinandergegangen. Das war schon auch einer der Böden, auf dem das Ganze gediehen ist. Wodurch es auch zu keiner, es hat überhaupt kein Mitleid gegeben von Seiten der Kollegenschüler. Es ist alles naturgegeben gewesen. Es ist klar, ihr habt zu verschwinden. Schleicht euch. Das war so allgemein die Stimmung. Wenn ich dann gesagt habe, das weitere Schicksal unterscheidet sich nur in Nuancen, es ist im Prinzip gleich gewesen. Ich habe mich entschlossen, die 5. Klasse, die ich hier bis April absolviert hatte, im Waser Gymnasium noch zu Ende zu führen, habe aber gleichzeitig beschlossen, nicht zu versuchen, weiter zu lernen, zu studieren oder irgendetwas, sondern habe die 5. Klasse fertig gemacht. Und von dem Moment an war mein ganzes Bestreben nur noch weg, emigrieren. Das waren sehr komische Zeiten. Es war sehr schwer, ein Visum zu bekommen für irgendwo hin. Man hat eigentlich seine Zeit im Wesentlichen damit verbracht, einerseits die notwendigen österreichischen, wollte ich sagen, deutschen Papiere zu bekommen, sprich Pass. Auf der anderen Seite Gerüchte aufzuschnappen, wo eventuell eine Chance besteht, dass man ein Visum bekommt, um dort einzureisen. Ich glaube, es ist den meisten Leuten so gegangen, den meisten Leuten in unserer Position so gegangen wie mir. Es war eigentlich vollkommen egal, wohin man auswandert, nur weg, weg. Wenn man kehrt hat, damals hat es kein Israel gegeben, wenn man kehrt hat, Palästina, besteht eine Chance, ist man hingegangen zum Konsulat und hat sich vormerken lassen. Südafrika hat man sich vormerken lassen, die verschiedensten Staaten, die verschiedensten Teilen der Welt und hat dann einen Pass bekommen, der so vollkommen unzusammenhängend war. Der Pass ist gültig für. Und dann waren 10 Länder, die miteinander überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Letzten Endes ist es mir genauso gegangen wie dem Herrn Auer. Ich bin auch mit der gleichen Organisation, mit einem Kindertransport, organisiert durch die Quäker, nach England gekommen letzten Endes, wobei meine Eltern keine Möglichkeit zur Emigration gefunden haben. Ich habe einen Bruder, der 7 Jahre jünger ist als ich, und wir beide sind zusammen in diesem Kindertransport nach England aufgebrochen. Es war insofern ein bisschen kompliziert, weil da ist ein Altersunterschied von 7 Jahren. Wir sind also nicht zu einer Familie gekommen zunächst, sondern wir sind in ein kleines Holiday Camp in der Nähe von Harwich gekommen, das eigentlich ein Sommerlager war. Da haben wir bärmlich gefroren natürlich, weil das waren mehr oder weniger Bobbendeckelhäuser. Sie waren irgendwie beheizbar, aber sehr, sehr schlecht beheizbar. Und von dort sind die Kinder aufgeteilt worden. Je nachdem, da sind Leute gekommen und haben ein Kind, ich möchte nicht sagen adoptiert, aber für die Zeit zu sich genommen. Hier hatte ich das Glück, dass ich mit meinem Bruder zusammenbleiben konnte zuerst, weil sich eine sehr wohlhabende Firma aus der Elektrikbranche bereit erklärt hat, ein kleines Heim aufzumachen. Und dort waren 10 oder 12 Burschen, die dort miteinander gewohnt haben und zur Schule gegangen sind. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf meine Eltern, die hier geblieben sind. Auch unsere Wohnung wurde arisiert und während ich noch in Österreich war, das war also die Periode zwischen März 38 und Dezember 38, ich bin am 20. Dezember letzten Endes emigriert, wurde auch die zweite Wohnung, wir sind dann zu meiner Großmutter gezogen und auch diese Wohnung wurde noch arisiert. Also ich habe in der Zeit in 3 Wohnungen gewohnt, hintereinander. Dann ging es uns bis Kriegsausbruch, bis September normal. Wir sind in die Schule gegangen von diesem Heim aus und dann kam Kriegserklärung, Krieg. Die Schulen in England wurden blitzartig evakuiert. Mein Bruder war schulpflichtig, ist also mit der Schule evakuiert worden und aufs Land gezogen. Ich war nicht mehr schulpflichtig, bin auch nicht mehr in die Schule gegangen bei Kriegsausbruch und musste dann irgendwie selbst meinen Weg finden. Selbst den Weg finden hieß zunächst einmal für mich, dorthin zurückzugehen in das Auffanglager, wo ich ursprünglich angekommen bin. Ich möchte jetzt vielleicht diese Periode kürzer fassen. Es kam dann bei allen bei allen Ausländern, allen feindlichen Ausländern, Enemy Aliens waren wir ja. Wir waren ja Deutsche, obwohl wir immer wieder bestanden haben darauf, dass wir keine Deutschen sind, dass wir Österreicher sind. Mir persönlich ist es auch gelungen, in einem Dokument, nämlich in dem wichtigsten Dokument, im Ausländerausweis, als Staatsbürgerschaft Österreich hineingeschrieben zu bekommen, obwohl Österreich es in England gar nicht mehr gab. Aber ich habe nie einen Deutschen, einen Vermerk gehabt, dass ich Deutscher bin. Und alle diese Enemy Aliens, zu denen natürlich die Österreicher auch gehört haben, mussten sich noch einem sogenannten Tribunal stellen, in dem sie Fragen beantworten mussten, die ihre die darauf hingezielt haben, seid ihr de facto Flüchtlinge oder irgendwelche verkappten, versteckten, vielleicht doch Sympathisanten der Nazi. Es hat drei Kategorien gegeben bei diesem Tribunal. In diesem Tribunal wurden wir eingeteilt nach A, B, C. Da hat es eine Kategorie gegeben, die wirklich teilweise nicht hundertprozentig nachweisen konnten, dass sie verfolgt waren. Und das muss man sich heute vorstellen. Und ich möchte mich da dem Herrn Auer anschließen in Bezug auf die österreichische Asylpolitik von heute und der damaligen Asylpolitik in England. Man muss sich wirklich vorstellen, dass schon viel dazu gehört hat, für Beisitzer bei einem Tribunal zu glauben, dass 15-jährige Burschen an Leib und Leben gefährdet sind und dass daher Asyl zu gewähren ist. Das war damals nicht so klar. Uns müsste es heute klar sein, dass es solche Fälle gibt, aber wir ziehen keine Konsequenzen daraus. Dort wurde die Konsequenz gezogen. Menschlichkeit. Im Zweifelsfall auf jeden Fall Schutzgewehr. Und es hat, ich komme jetzt wieder zurück auf diese drei Kategorien, eine Kategorie, die nicht klar nachweisen konnte, dass sie verfolgt waren, wurden sofort interniert. Eine andere, oder die beiden anderen wurden nicht interniert, aber nach einer gewissen Etappe kam die nächste dran und nach dem Fall von Frankreich, beziehungsweise Norwegen, das waren Begriffe, Quisling, Verräter in den überfallenen Ländern, ist natürlich auch die Nervosität in England sehr stark angestiegen, sodass letzten Endes alle Deutschen und Österreicher sich in irgendeinem Internierungslager gefunden haben. Ich bin, Gottlob, nicht nach Australien gekommen. Das war sehr schön, was du nicht vermisst. Ja, ich bin in verschiedenen Internierungslagern in England gewesen, wobei es hier ganz komische Geschichten gegeben hat, weil die Internierungslager waren ja eigentlich, kann man sagen, Gefangenenlager für Zivilinternierte. Also es waren dort auch Leute, die auf deutschen Handelsschiffen aufgebracht wurden. War teilweise eine sehr, sehr unangenehme Situation, weil da wurden auf der einen Seite echte Antifaschisten, echte Verfolgte, auf der anderen Seite Nazi, die zufällig sich zu dem Zeitpunkt auf Handelsschiffen befunden haben, aufgebracht wurden und in das gleiche Internierungslager gekommen ist. Dort hat es natürlich dann auch wieder wilde Schlägereien gegeben, die dann von den Engländern sehr großzügig gelöst wurden, indem man einfach innerhalb eines Stacheldraht-Compounds noch ein Stacheldraht in der Mitte durchgezogen hat, sodass man nicht zueinander konnte. Es ist dann jeder Fall nochmals untersucht worden. Ich bin insgesamt 9 Monate in verschiedenen Internierungslagern gewesen und wurde dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Wir mussten natürlich auch schauen, etwas zu verdienen, um uns am Leben zu erhalten. Man hat wohl kleine Unterstützungen bekommen, aber im Wesentlichen haben wir für uns selbst sorgen müssen. Ich habe verschiedenste Berufe ausgeübt am Anfang, angefangen von Landarbeiter, Kartoffelbuddeln, bis zu anderes Extrem, Schneiderlehrling. Jetzt persönlich, ich bin zur ersten sich ergebenden Möglichkeit, Österreicher und Deutsche konnten wohl zum sogenannten Pionierkorps der englischen Armee beitreten, aber das war eine unbewaffnete Truppe und wir haben uns eigentlich geweigert, wir, meine Freunde, einer unbewaffneten Truppe beizutreten, sondern haben dafür gekämpft, sind vorstellig geworden, haben demonstriert, dass man uns die Gelegenheit gibt, der englischen Armee, nämlich den kämpfenden Einheiten beizutreten. Das war erst 1943 möglich und ich bin 1943 zur englischen Armee eingerückt und habe dann das zweifelhafte Vergnügen gehabt, 4 Jahre lang die englische Uniform zu tragen, bis ich wieder nach Österreich zurück bin. Ich habe viele Stationen durchgemacht während meiner Militärzeit und es würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen, um auf diese Details einzugehen. Ich war jedenfalls zum Schluss, am Ende, habe ich das Glück gehabt, dass ich als englischer Sergeant in Wien stationiert war und sozusagen Besatzungssoldat in der eigenen Heimat war. So hat für mich der Krieg dann geendet. Ich möchte vielleicht noch ganz allgemein ein paar Worte nur noch sagen. Der Mensch hat sich in der Zeit von 38 bis eigentlich 47, bis ich hier abgerüstet habe, das waren immerhin 9 Jahre, der Mensch hat sich sehr geändert. Ich kann natürlich in dieser Frage nur für mich selbst sprechen. Ich bin 38 aus Österreich weg, in der vollen Überzeugung, ich will mit diesen Leuten, mit diesem Land nichts mehr zu tun haben. Ich habe nie die Absicht gehabt, wieder zurückzukommen. Die Beweggründe, die mich dann letzten Endes dazu geführt haben, doch zu kommen, sind vollkommen ähnlich denen von Herrn Auer. Wie kannst du ich will sein? Man hat sich der Illusion hingegeben, oder vielleicht war es keine Illusion, das wird die spätere Geschichte einmal zeigen. Man hat sich jedenfalls, so sehe ich es, der Illusion hingegeben, man hat eine Aufgabe in diesem Leben. Und eine der Aufgaben ist, dass die Leute, die nicht da unter der Knute gelebt haben, die nicht zu allem Jawohl sagen mussten, sondern die eigenständig denken durften, und die Demokratie kennengelernt haben, oder das, was wir damals unter Demokratie verstanden haben, die Pflicht geradezu haben, mitzuhelfen, dass diese Form der Demokratie auch in Österreich wieder Platz greift. Das waren im Wesentlichen die Beweggründe, die uns zurückgeführt haben, Aufgaben zu erfüllen, die wir besser, schlechter erfüllt haben. Das ist es ungefähr. Danke. Ich darf nur hinzufügen, wenn du diese Sache mit den deutschen Schiffsbesatzungen gemacht hast. Das war ja dort auch. Ich habe auf dem Schiff, auf dem wir waren, war auch eine deutsche Handelsschiffbesatzung. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, die waren schon vorher auf der Arandoras da. Mhm. Es waren durchwegs, bis auf den Kapitän, der auch mit war, sozialistische und kommunistische Hamburger Seeleute. Solche Regeln. Und der Kapitän war ein schlanker, junger Mann, der war ein Nazi. Und den haben sie gesagt, wenn du die Goschen einmal auf, also sie haben das auf Hanseatisch gesagt, Feiner sich ja aufmacht, bist du reich. Ja, ganz einfach. Mhm. Und auf der Arandorst, da wo die zuerst waren, war auch eine ganze Menge unserer späteren Mitfahrer nach Australien waren. Die ging nach Kanada und ging unten, wurde torpediert. Wir sind auch einmal, uns ist auch ein Torpedo nachgeschossen worden, aber der, Gott sei Dank, hat der da oben auf dem Steuer das auch gesehen und hat beigetreten und der ist da drunter und daneben da vorbeigeschlupft und ist draußen explodiert dann im Wasser. Und diese Arandoras da wurde torpediert, die englische Wachmannschaft und Besatzung, und sie haben für diese Bewachungen nicht gerade die Elitetruppen, die tapfersten, ja, genommen, sondern sie haben wirklich ihre Militärgefängnisse ausgeräumt und die Leute drauf gesetzt. Die haben uns auch alles gestohlen und so. Also das wurde dann restituiert. Also wir haben es nicht gestehen können, ich habe eh nichts gehabt. Ja, also habe ich auch nichts gekriegt. Aber die haben das Schiff verlassen. Und diese Mannschaft hat die ganze Rettung gemacht. Und dass da wirklich der Großteil überlebt hat, waren die. Ja, unter dem Kommando dieses Kapitäns. Ja, also es waren nicht alle gleich. Ja, und wir haben uns gewehrt dagegen, dass die in ein anderes Lager kamen. Ja, und gesagt, das sind die Burschen und Schluss. Ja, also das muss man auch sagen. Ja. Ich möchte vielleicht noch etwas zur Internierung als solches sagen. Die Tatsache der Nervosität der englischen Bevölkerung war gedanklich nachvollziehbar. Das ist die eine Sache. Ich erwähne das jetzt deswegen, was ich sagen möchte, weil in der letzten Zeit so Berichte auch im österreichischen Fernsehen waren über Kriegsgefangenschaft und wie schrecklich die Kriegsgefangenschaft für Deutsche und Österreicher im eigenen Land war. Es waren auch nur einige Monate letzten Endes in Kriegsgefangenschaft in Österreich. Die, die in Russland waren, das ist ein anderer Kaffee. Und die, die hier waren, waren auch nur einige Monate. Ich möchte eines sehr klar sagen. Uns ist es in der Internierung in England nicht schlecht gegangen. Das heißt, mit anderen Worten und ganz konkret ausgedrückt, so kurz wie möglich, wir haben die gleichen Rationen bekommen wie die englische Bevölkerung. Man hat die innere Verwaltung des Internierungslagers den Internees überlassen. Das heißt, wir haben aus den Vorräten, Rationen und so weiter unsere eigenen Küchen gebildet. Und dann ist es davon abgehangen, können die Leute, finden wir Leute, die kochen können, dann ist uns gut gegangen. Finden wir niemanden, dann war das Essen dementsprechend halt schlecht. Ich war halt Koch. Ja. Ich war halt Koch. Wir haben Werkstätten gebildet und haben zum Beispiel uns angeboten, bei den englischen Bewachungssoldaten ihnen kleinere Dienstleistungen zu erbringen. Also ich, ist heute in der englischen Armee genauso gewesen wie wahrscheinlich in jeder anderen Armee auf der Welt. Da kriegt er seine Uniform, passt, und dann sind ihm die Ärmel so lang und die Hosen so kurz und so weiter. Das haben wir auch Werkstätten gebildet und haben gearbeitet, haben dafür unsere Tarife verrechnet, haben eine Kantine eröffnet. Also es ist den englischen, den Internierten in den englischen Internierungslagern nicht schlecht gegangen. Und wir wurden dort genauso menschlich.